Als junger Mann hatte Cacho Ferro sich zuerst in der Politik versucht. An Sozialismus und Anarchismus fand der Sohn hungernder Bauern schnell Gefallen. Er predigte Revolution im ländlichen Sizilien, wo armen Bauern von den Landbesitzern häufig übel mitgespielt wurde. Bei seiner Rückkehr aus Amerika gab er diese Laufbahn zugunsten einer im Verbrechen auf, behielt die Rhetorik aber bei. Auf politischen Veranstaltungen wiegelte er die Bauern mit mitreißenden Reden und dem Slogan »Eigentum ist Diebstahl« auf. Einmal wurde er vor Gericht gestellt, weil sein frisch gegründetes Postunternehmen die Rechnungen nicht zahlte. Seine Verteidigung lautete, als Anarchist glaube er nun mal nicht an Eigentum. Schon ganz zu Beginn seiner Verbrecherkarriere, noch vor der Reise nach Amerika, trug Cacho Ferro sich mit der Idee, das Verbrechen als solches umzukrempeln. Eins seiner ersten Vergehen war 1898 die Entführung der Baronessa Clorinda Peritelli di Valpetroso. Die erst 19-jährige Adelige war in ihrer Kutsche durch Palermo unterwegs, als sich ihr drei Männer in den Weg stellten. Die Banditen, so es denn welche waren, benahmen sich anständig, brachten sie in ein Haus auf dem Land und ließen sie in der Obhut einer alten Frau. Alle waren sehr nett zu ihr, besonders der attraktive und charmante Anführer, der nicht einmal sein Gesicht verbarg. Einen Tag später wurde die Baronessa unbeschadet freigelassen. Man ging davon aus, ihr Vater habe dafür eine hübsche Summe bezahlt. Bald darauf wurden Vito Cacho Ferro sowie zwei seiner Kumpane festgenommen und der Entführung angeklagt. Cacho Ferro verteidigte sich auf unerhörte Weise. Er gab offen zu, die Baronessa verschleppt zu haben, behauptete jedoch, es sei dabei gar nicht um Geld gegangen, sondern um Liebe. Einer seiner Mitangeklagten, ein Student namens Campisi, sei ganz vernarrt in die Baronessa gewesen, sagte er aus, habe aber keine Möglichkeit gesehen, ihr Herz zu erobern. Dem reichen Mädchen ein paar Stunden ihrer Zeit zu stehlen, habe Campisi erlaubt, seinen Heiratsantrag vorzubringen. Den hatte die Baronessa leider abgewiesen. Erstaunlicherweise akzeptierte die, zumindest wenn es um die Mafia ging, für ihre strenge, bekannte italienische Justiz diese Erklärung. Cacho Ferro wurde zwar verurteilt, die Strafe wurde aber zur Bewährung ausgesetzt. So verließ er das Gericht als freier Mann. Verhaftet und gleich wieder freigesetzt zu werden, war für einen aufstrebenden Mafioso ein Ritterschlag. Es bewies seinen Einfluss. Die List, ein altes Verbrechen neu zu verkaufen, war aufgegangen.